krank alleine, ganz ohne Freunde, bleib gern unvermisst. Niemand bleibt gern ganz allein. Niemand will ewig einsam sein. Niemand bleibt gern ein Leben lang alleine, ganz ohne Freunde, bleibt gern unvermisst. Niemand lacht gern nur für sich. Niemand teilt nicht gern sein Glück. Niemand träumt gern sein Leben lang alleine und nimmt in seine Träume nicht gern jemand mit. Niemand spricht gern gegen die Wand. Niemand träumt nicht von der fremden Hand. Niemand weint gern sein Leben lang alleine, ganz ohne Liebe, ohne ein Rettungsland. Niemand bleibt gern ungeküsst. Niemand bleibt gern.